Das Abendessen, das man Danny nach dem Besuch von Edgar Ball serviert, besteht aus grünem Glibber, der wie verflüssigter Rotz aussieht und ein bisschen wie Gemüsesaft Marke V8 schmeckt. Allerdings nur, wenn V8 scheußlich schmecken sollte. Er bringt trotzdem alles hinunter, weil er zum ersten Mal, seit er im Krankenhaus aufgewacht ist, tatsächlich Hunger hat. In Wahrheit ist es sogar das erste Mal seit seiner Fahrt nach Gunnell in Dart County. Die Lage hat sich geändert. Er fühlt sich gerettet. Um 9 Uhr abends kommt eine Schwester mit 2 Schmerztabletten herein. Er sagt ihr, das Zeug brauche er nicht, wenigstens vorläufig. Sie hebt die Augenbrauen. Wirklich? Meinen Sie denn, Sie können einschlafen? Ich glaub schon. Lassen Sie die Tabletten einfach auf dem Nachttisch liegen, falls ich sie später brauche. Das tut sie, untersucht, ob Blut in den Verband gesickert ist, findet keines und wünscht ihm eine gute Nacht. Das wünscht Danny ihr ebenfalls. Sein Bauch tut weh, doch solange er keine plötzliche Bewegung macht, ist der Schmerz nur noch ein stumpfes Pochen. Er greift nach der Fernbedienung, zappt sich durch ein paar Sender und schaltet wieder aus. Dann denkt er darüber nach, dass Edgar Ball gesagt hat, er könne wahrscheinlich seinen alten Job zurückbekommen, wenn er wolle. Die Vorstellung tut ihm weh. Bestimmte Leute in Manitou werden immer glauben, dass er sich irgendeiner Sache schuldig gemacht hat. Klatsch und Tratsch sind wie radioaktiver Abfall. Sie haben eine lange und giftige Halbwertszeit. Stevie hat ihm eine E-Mail mit angehängten Informationen zu mehreren Mietobjekten in Netherland und Longmont geschickt. Noch vor einer Woche hätten die weit außerhalb seiner finanziellen Möglichkeiten gelegen, aber wenn Edgar Ball recht hat, kann er sich auf einen kleinen Zahltag freuen. Darüber denkt er noch nach, als er in dem ersten guten Schlaf versinkt, den er seit der Nacht vor jenem unerklärlichen Traum hatte. Das dauert bis 20:01 Uhr morgens an, wo der zweite Traum beginnt. Wenn er nicht in einem Fall ermittelt, und dank Ella Davis ist damit Schluss, geht Gilbert jeden Abend exakt um 9:30 schlafen. Soweit er im Internet gelesen hat, ist das angeblich die gesündeste Zeit, doch heute Abend findet er einfach keine Ruhe. Nur heute Abend? Schön wär's. Seit er erfahren hat, dass ein durch die Lande tingelnder Klempner namens Andrew Iverson für den Mord an Yvonne Wicker und 2 weiteren Frauen verhaftet wurde, ist er nur ein paar Mal leicht eingenickt. Und wer ist der Bösewicht in der ganzen Geschichte? Frank Gilbert. Wer ist der Verlierer? Frank Gilbert. 20 gute Jahre, ein 50 Belobigungen, alles für die Tonne. Alle Dinge, denen er sein Leben gewidmet hat, sind Makulatur. Sein Name ist besudelt. Während Danny Coughlin in Great Band zufrieden schläft, liegt Gilbert in Lawrence hellwach im Bett. Sein Denken hat sich gegen sich selbst gewendet, es nagt und beißt an ihm wie ein räudiger Hund, der nach den eigenen Flanken schnappt, bis Blut fließt. Nachdem er sich 1,5 Stunden hin und her gewälzt hat, schlägt er die Decke zurück und steht auf. Er muss ein Stück gehen und er muss zählen. Tut er das nicht, rastet er noch aus. Wieder einmal kommt ihm der Gedanke, sich den Lauf seiner Waffe in den Mund zu stecken, und das ist durchaus verlockend. Aber wenn er das tut, überlässt er dann Coughlin nicht den endgültigen Sieg? Und Ella, die gesagt hat, wir haben grundlos einen Unschuldigen gehetzt, weil wir es nicht glauben konnten, das ist Unsinn und zudem nachträgliche Besserwisserei. Hätten sie ihre jahrelange, tatsachenbasierte Berufserfahrung in den Wind schreiben sollen, nur weil der Hausmeister einer Highschool behauptet hat, er hätte einen Traum gehabt? Als Covid sich in Amerika ausgebreitet hat, hieß es immer, man solle der Wissenschaft folgen, und wenn man bei der Polizei ist, dann folgt man der Logik. Ist das nicht sinnvoll oder ist die Welt verrückt geworden? Ella hat auch geglaubt, dass er Miss Yvonne umgebracht hat, sagt er, während er in der heißen Sommernacht sein Haus verlässt. Sie hat es genauso geglaubt wie ich. In seinen Hausschuhen geht er auf der West 6th Street an der Walgreens Apotheke und am Hy-Vee Supermarkt vorüber, am Dillons, am Starbucks und am Big Biscuit, jetzt geschlossen und dunkel. Er geht am 6 Mile Chop House und an den Alvadora Apartments vorüber, wo er einmal einen Mörderding festgemacht hat, der jetzt in der Hochsicherheitsstrafanstalt El Dorado seine gerechte Strafe absitzt. Er geht bis zur Kreuzung mit dem Highway 40, dabei zählt er seine Schritte.